Hindenburg ist tot. Hindenburg lebt in seinem Volke. Er lebt in unserem Herzen fort als das Symbol ruhmreicher deutscher Geschichte. Er lebt fort als der Sieger von Tannenberg. Er lebt fort als der Generalfeldmarschall des Weltkriegs. Er lebt als der Vater eines großen Volkes. Die Kämpfer für Deutschlands Freiheit senken die Fahnen vor den großen Deutschen in Trauer, Ehrfurcht und Dankbarkeit. Hindenburg rief den Führer. Hindenburg leitete damit neue deutsche Geschichte ein. Hindenburgs lebendiges Vermächtnis für Deutschland ist der Führer. Treue zu Hindenburg heißt Treue zu Deutschland. Wir straffen uns zu neuem Kampf um die Zukunft unseres Volkes.